Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich hier zur Veranstaltung bei Radio Frei, sogar mit Mikrofonverstärkung. Und ich begrüße Tine Haubner, die heute einen Vortrag halten wird über die Grenzen der Aktivierbarkeit und eigensinnige Kunden. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Reihe 10 Jahre Hartz IV. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wird organisiert vom Bildungskollektiv und vom Bildungswerk im DGB hier in Erfurt. Und wir haben uns gedacht, es ist ganz schön wichtig, nach 10 Jahren Hartz IV nochmal ein Resümee zu ziehen und sich ja sozusagen anzugucken, was bedeuten diese 10 Jahre eigentlich. Und uns ist insbesondere aufgefallen, dass eigentlich die gesellschaftlichen Debatten über Hartz IV eher abgenommen haben. Also man konnte am Anfang noch beobachten, dass Proteste aufgeflammt sind gegen Hartz IV. Inzwischen ist immer mal wieder so die Rede davon, Hartz IV ist ein vager Begriff, aber sozusagen eine große gesellschaftliche Debatte gibt es nicht. Also deswegen wollten wir sozusagen diese Auseinandersetzung nochmal wagen und auch forcieren, wobei für uns natürlich auch klar war, dass wir eine Kritik an Hartz IV formulieren möchten und eine Kritik an der Gesellschaft formulieren wollen, in der sowas wie Hartz IV möglich ist. Wie diese Kritik aussieht, das ist natürlich dann eine Frage, die nicht ganz klar ist, und da sollte diese Veranstaltungsreihe einfach auch ein Klärungsprozess für uns sein. Vor 2 Wochen war so ein Einführungsvortrag da, wo so ein paar grundlegende Gedanken zu Hartz IV und Sozialstaat formuliert wurden. Und heute wollen wir uns dem Thema nochmal aus einer soziologischen Perspektive nähern. Und das wird Tine Haubner für uns machen mit einem Vortrag. Tine Haubner hat studiert an der Friedrich-Schiller-Universität, hat ihre Magisterarbeit schon geschrieben zu dem Thema Hartz IV, hat da mehrere Hartz IV-Empfänger begleitet und mit denen gesprochen und ihre Situation ausgewertet. Und sie hat außerdem an einem Forschungsprojekt teilgenommen, wo auch ein Buch erschienen ist, wo Tine, glaube ich, auch nochmal was dazu sagen wird, wo über einen Zeitraum von 6 Jahren Hartz IV-Empfänger begleitet wurden, also Langzeitarbeitslose, und denen ihre Situation halt auch nochmal wissenschaftlich ausgewertet wurde. Und das war halt für uns ein Grund zu sagen, ja, das ist eine Perspektive, die wir auch gerne mit drin haben wollen. Genau. Eine Ansage muss ich noch machen. Ich gebe eine Teilnahmeliste rum, das hat mit den verschiedenen Förderungen zu tun, die so eine Veranstaltungsreihe bekommt. Dann wollen die einzelnen Förderer immer sozusagen so einen Nachweis haben für die Veranstaltung. Deswegen würde ich euch bitten, euch da einzutragen. Genau, was wollte ich noch sagen? Genau, ich werde während der Veranstaltung 2 Fotos machen. Bitte nicht darüber wundern, diese Fotos werden nicht veröffentlicht. Es ist einfach nur so, dass der LAP, der Landesaktionsplan Erfurt, auch diese Veranstaltungsreihe fördert und der will gerne sozusagen Nachweis in Form von Fotos haben. Genau, dann würde ich dir das Wort übergeben. Ja, guten Abend. Ich freue mich erstmal sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ich werde heute zentrale Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorstellen, das an der Friedrich-Schiller-Universität in den Jahren 2006 bis 2011 durchgeführt wurde, eigentlich bis 2012. Und im letzten Jahr 2013 ist dann die Buchpublikation zum Projekt erschienen. Das ist das, das gebe ich einfach mal rein durch. Genau, da könnt ihr einfach mal einen Blick reinwerfen. Genau, und ich werde euch in möglichst knapper Zusammenfassung die zentralen Einsichten und Forschungsergebnisse präsentieren. Und bevor ich jetzt aber auf diese zentralen Ergebnisse zu sprechen komme, gehe ich nochmal einleitend auf ein paar Experteneinschätzungen zu den jüngsten Reformwirkungen ein, weil ich halt immer finde, wenn man sich kritisch mit Hartz IV und der Agenda 2010 auseinandersetzt, jetzt vor allem nach 10 Jahren Bilanz sozusagen der Reform, ist es immer ganz gut, sich auch anzugucken, was gibt es für Experteneinschätzungen, auch kritische Gegenstimmen, an denen man sich auch ganz gut abarbeiten kann. Und zwar will ich mal einsteigen mit dem sogenannten deutschen Jobwunder und nochmal zur Erinnerung, dass 1999 im Economist in der britischen Wochenzeitschrift Deutschland als der kranke Mann Europas bezeichnet wurde, weil sich eben die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre mit jeder Rezession verdoppelt hatte. Das war das damalige Phänomen der Sockelarbeitslosigkeit. Ich glaube, Lukas ist vor 2 Wochen eigentlich auch noch mal ganz gut darauf eingegangen. Das war die Situation, dass sozusagen in Westdeutschland mit 1973/74 der Ölkrise zum Beispiel das Ende der goldenen Ära der Vollbeschäftigung in Deutschland erreicht war, und Anfang der 80er Jahre hat sich dann eine sehr tiefgreifende Rezession abgezeichnet in Deutschland, was dazu führte, dass die Zahl der Arbeitslosen sozusagen von Rezession zu Rezession immer weiter anstieg und sich sozusagen ein Sockel bildete, an Arbeitslosen, die sozusagen nicht mehr in Erwerbsarbeit einmündeten, und dieser Sockel wuchs sozusagen mit jeder Rezession. Und das war dieses sogenannte Phänomen der Sockelarbeitslosigkeit. Und das hat dann diverse Folgeprobleme verursacht, unter anderem einen Finanzkollaps der kommunalen Haushalte. Ne? Also das ist dieser Teufelskreislauf in Kommunen, dass mit steigenden Sozialausgaben, weil es mehr Arbeitslose gibt, sozusagen die finanziellen Engpässe für die Kommunen entstehen. Es schlägt sich sozusagen auch in erhöhten Lohnnebenkosten auf die Bruttolöhne nieder und so weiter und so fort. Und das führt dann zu einem Teufelskreislauf, in dem die Kommunen dann auch weniger investieren und die regionalen Arbeitsmärkte sozusagen darunter auch leiden. Jedenfalls war dieser Finanzkollaps der Kommunen ein wesentlicher Grund, auch für die Agenda 2010. Andere strukturelle Ursachen waren auch die Globalisierung, der sogenannte Wendeschock also allein in Ostdeutschland waren 60% der erwerbsfähigen Bevölkerung arbeitslos geworden mit der Wende. Das sind alles solche Prozesse, Tertiarisierung, Deindustrialisierung und so weiter. Aber das nur stichwortartig am Rande. Jedenfalls 15 Jahre später, das heißt in diesem Jahr 2014, ist nun von einem deutschen Beschäftigungswunder die Rede. Die Hartz-Reformen der Schröder-Regierung gelten als die wesentliche Ursache dieses Wunders und sie sind die größte Arbeitsmarkt- und Sozialreform der Nachkriegszeit in Deutschland gewesen. Und auch im Europavergleich ist das wirklich einmalig, was in Deutschland passiert wurde. Also es hat auch in anderen Ländern, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Norwegen, hat es auch Arbeitsmarktreformen gegeben. Jetzt findet die aktivierende Arbeitsmarktpolitik auch im Rahmen der Krise Nachahmer in Europa, also zum Beispiel Frankreich und Italien sind gerade dabei. Gerade in Italien wird gerade eine Arbeitsmarktreform vorbereitet, die in wesentlichen Punkten noch viel radikaler und krasser für die Betroffenen ist, als das, was wir hier in Deutschland erleben. Genau, aber im Europavergleich, was sozusagen die Veränderung der Sozialpolitik angeht, ist Deutschland absolut herausragend. Die Reform, so heißt es, hätten mittels zweierlei Neuerungen für dieses Beschäftigungswunder gesorgt. Sie hätten nämlich einmal die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erhöht und auf der anderen Seite die Arbeitslosen, und ich zitiere jetzt aus einem IAB-Artikel, das IAB ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ist sozusagen das wissenschaftliche Begleitzentrum der Bundesagentur für Arbeit, die schreiben nämlich nach zehn Jahren Hartz IV, dass die Arbeitslosen with both sticks and carrots aktiviert worden seien. Und das erfolgreich, das bedeutet, man könnte das vielleicht ins Deutsche übertragen mit Zuckerbrot und Peitsche. Und das wird dann als Erfolgsmeldung kommuniziert. Und seit der Reform sei das Wirtschaftswachstum in Deutschland beschäftigungsintensiver. Damit hängt auch zusammen, dass Deutschland in der Krise trotz dramatischer Einbrüche sozusagen die Krise relativ gut verkraftet hat, dass sich die Arbeitslosenzahlen seit vielen Jahren unter der 3-Millionen-Grenze bewegen und die Erwerbsbeteiligung in Deutschland mittlerweile historisches Rekordniveau erreicht hat und sich selbst auf Teilarbeitsmärkten jetzt Fachkräfteengpässe bemerkbar machen. Das heißt, der deutsche Arbeitsmarkt gilt als sehr robust und das trotz der Krise. Und ich zitiere nochmal aus einer Studie von 2010, die da sagt, unübersehbar ist, dass es im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs ab dem Frühjahr 2006 zum stärksten Abbau der Arbeitslosigkeit seit den Nachkriegsjahren kam. Und die Zahl der Arbeitslosen ist von 4,8 Millionen 2005 auf 3,2 Millionen 2008 zum Beispiel zurückgegangen. Ich gehe jetzt noch mal auf ein paar andere Zahlen ein. Wir müssen uns nämlich fragen, was ist denn eigentlich passiert? Was hat es mit diesem Jobwunder auf sich? Und dann wird darauf verwiesen, dass die Arbeitslosigkeit eben seit Start der Reform um die Hälfte reduziert worden ist, nämlich von 11% auf 5%. Die Sockelarbeitslosigkeit hat sich laut der Bundesagentur seit 2008 nicht weiter aufgebaut und sogar die Langzeitarbeitslosigkeit sei drastisch zurückgegangen. Und 2009 hat es schon eine erste Bilanzierung gegeben der Reform, auch vom IAB. Die haben damals sozusagen nach 5 Jahren erste Bilanz gezogen und haben gesagt, dieses Urteil, Hartz IV sei Armut per Gesetz, sei völlig irreführend. Das wurde vor allem mit Verweis auf die Besserstellung insbesondere der ehemaligen Sozialhilfeempfänger zurückgewiesen. Und laut IAB ging es vielmehr bei den Reformen um die Vermeidung von Armut. Das hat zumindest der damalige Vorsitzende Direktor des IAB, Joachim Müller, so verlauten lassen. Insgesamt sei die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger seit 2006 um mehr als 500.000 zurückgegangen. Es sei gelungen, auch Langzeitarbeitslose besser an den Markt heranzuführen, während gleichzeitig die Bereitschaft steige, Jobangebote auch anzunehmen, die sozusagen unterhalb des Qualifikationsniveaus legen. Die These, Hartz IV habe die Armut gleicher gemacht, stammt vom IAB-Vizedirektor Ulrich Wallwey, der sagt, wer am untersten Ende der Wohlstandsskala stehe, profitiere von der Reform, wer das frühere System der Sozialhilfe für sich auszunutzen wusste, habe eindeutig verloren. So viel also zu den Gewinnern und Verlierern der Reform aus der Perspektive des IAB. Und in einer Studie über die Verteilung des Wohlstands in Deutschland stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung allerdings fest, dass 2002 Arbeitslose im Schnitt noch über ein Vermögen von mehr als 30.000 Euro verfügten. Und inzwischen ist dieser Wert aber deutlich gesunken, um fast die Hälfte. Jetzt beträgt er nämlich nur noch 18.000 Euro. Und das liegt daran, dass es mehr Langzeitarbeitslose gibt, die unter Hartz IV eben privates Vermögen aufbrauchen müssen, bevor sie Leistung beantragen dürfen. Das heißt, hier ist Skepsis durchaus angebracht. Und in diesem Jahr, sagt die Bundesagentur zur Bilanzierung, 10 Jahre Hartz IV, der Sockel bröckelt. In den vergangenen 5 Jahren sank die Zahl der Arbeitslosen um gut ein Drittel auf unter 3 Millionen. Und der Bestand der Langzeitarbeitslosen hat sich nahezu halbiert. Und ich zitiere Heinrich Alt, den Vorstand Grundsicherung der Bundesagentur für Arbeit, der sagt, auch wenn der Sockel bröckelt, kommen wir jetzt natürlich an den harten Kern. Es bleiben diejenigen zurück, bei denen sich durch verschiedenste Problemlagen eine erfolgreiche Integration in naher, vielleicht auch in weiter Zukunft nicht abzeichnet. Ab jetzt wird jeder Schritt schwerer und die Herausforderung immer größer. Und in den vergangenen Jahren, so heißt es, ist die Dynamik am Arbeitsmarkt deutlich gestiegen. Das zeige sich am erhöhten Austausch zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, und der Übergang aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung gelänge jetzt auch Langzeitarbeitslosen besser. Und jetzt nochmal Heinrich Alt, ich zitiere, sicherlich wird viel diskutiert über Zeitarbeit, befristete Beschäftigung oder den Niedriglohnsektor, aber bei allem Für und Wider, Langzeitarbeitslose, Ältere oder Geringqualifizierte konnten von der höheren Flexibilisierung des Arbeitsmarktes profitieren, so Heinrich Alt. Genau. Aber diese Einschätzungen 2009 sind damals auch schon nicht ohne Widerspruch geblieben. Klaus Schäfer von der Hans-Böckler-Stiftung hat zum Beispiel 2009 schon gesagt, dass es keine Erfolgsstory gibt, denn wer den Weg aus Hartz IV schaffe, arbeite oft in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen und große Teile der Betroffenen hätten nach wie vor kaum eine Chance, aus der Hartz-IV-Falle wieder herauszukommen. Und das Interessante ist, dass genau diese Hartz-IV-Falle nämlich von den Zahlen des IABs selbst bestätigt wird. Denn auch die zeigen, dass es vor allem junge und gut ausgebildete Männer sind, denen der Sprung ins Erwerbsleben gelingt. Alleinerziehende Migranten zum Beispiel oder ältere Hartz-IV-Empfänger hingegen bleiben meist auf Dauer von staatlichen Leistungen abhängig. Das heißt auch, obwohl die Erwerbsbeteiligung mittlerweile mit 41 Millionen den historischen Höchststand erreicht hat, ist zwar die Zahl der Erwerbstätigen gestiegen in Deutschland, nicht aber das Beschäftigungsvolumen. Das heißt, die neue soziale Frage ergibt sich eigentlich nicht mehr so sehr daraus zu fragen, jetzt in quantitativer Hinsicht, wie viele Arbeitslose haben wir denn, sondern vielmehr ist es auch eine qualitative Frage, wie sehen denn die Beschäftigungen aus, in die die Menschen dann dank der flexibilisierten Lage am Arbeitsmarkt einmünden. Genau. Und ein Arbeitsvolumen, nämlich das nach einer langen Schrumpfungsphase im Jahr 2014 noch immer nicht den Höchststand von 1991 erreicht hat und das in ungleicher Weise auf diesen Höchststand von Erwerbstätigen verteilt wird, weist eigentlich darauf hin, dass Arbeitsmarktintegration vor allem mittels atypischer Beschäftigung vonstatten geht. Das heißt, der Niedriglohnsektor ist allgemein stark gestiegen in Deutschland. 2005 zum Beispiel wurde Deutschland nur noch von den USA im weltweiten Vergleich übertroffen in dieser Hinsicht. Genau. Ich habe jetzt noch ein paar andere Zahlen, die ich noch mal ganz kurz anreißen will. Der Anteil zum Beispiel von formal Qualifizierten an den Beschäftigten im Niedriglohnbereich hat sich ganz stark erhöht, nämlich von 58% auf 70% im Jahr 2007. Das heißt also jetzt mal runtergebrochen, dass immer mehr gut Qualifizierte, auch Akademiker im Niedriglohnbereich arbeiten. Das Statistische Bundesamt meldet auch, dass die Zahl der atypisch Beschäftigten im Jahr 2010 auf 7 Millionen angestiegen ist. Das heißt, die Zahl der abhängig Beschäftigten insgesamt hat zwischen 2009 und 2010 stark zugenommen. Und zu diesem Anstieg hat die atypische Beschäftigung mit 75% beigetragen. Das heißt also, dass dieses Rekordniveau an Erwerbsbeteiligung in nicht zu unterschätzendem Ausmaß eben auf eine Expansion des Niedriglohnsektors zurückzuführen ist. Die Zeitarbeitsverhältnisse sind stark angestiegen. Die sind nämlich allein in einem Jahr 2009 bis 2010 um 182.000 Zeitarbeitsverhältnisse angestiegen. Genau. Jetzt will ich euch nicht weiter mit Zahlensalat quälen, aber das war jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz gute Orientierung. Und diesen Prekarisierungstrend hat die Reform jetzt nicht ausgelöst, sie hat ihn aber sehr wohl verstärkt. Also schon vor der Krise ist der Anteil von atypischer Beschäftigung sehr stark angestiegen. Und der Anteil von atypisch Beschäftigten an der gesamten Erwerbsbevölkerung hat sich aber seit dem Inkrafttreten der Reform annähernd verdoppelt. Also insofern wirkt die Reform da auch sozusagen als ein Prekarisierungstreiber. Im Moment ist es so, dass die Arbeitslosenquote stagniert zwischen 6 und 7%. Und was sozusagen die statistischen Verschwindezauber angeht, von denen ich eingangs gesprochen habe, kann man zumindest konstatieren, dass darin die 1-Euro-Jobber fehlen, die alle über 58-Jährigen, die kein Vermittlungsangebot erhalten, die ihr Glück zum Beispiel bei privaten Arbeitsvermittlern suchen. Das heißt, all diese Menschen sind weiter arbeitslos, aber fallen aus der Statistik heraus. Und ich, dadurch, dass jetzt unser Projekt jetzt im letzten Jahr dieses Buch publiziert hat, sind dann aus Fachkreisen auch schon kritische Einschätzungen unser Projekt betreffend kommuniziert worden, unter anderem vom Wirtschaftsweisen Hans-Werner Sinn, der über unser Projekt gesagt hat, ich glaube er, und damit meinte er unseren Leiter Klaus Dörre, hat das Argument nicht verstanden, das Argument ist genau andersherum, jeder will arbeiten, aber es gibt nicht genug Arbeit, und warum gibt es nicht genug Arbeit? Weil der Lohn zu hoch ist. Dass wir 2,2 Millionen Arbeitslose weniger haben und dadurch die Menschen haben inkludieren können in die Arbeitswelt, also das Außenseiterdasein beseitigt haben. Das ist Hans-Werner Sinns Einschätzung dazu. Also es ist überhaupt nicht die Frage, dass es zu wenig Arbeit gibt und dass hier Arbeitslose sozusagen unnötig gestriezt werden, sondern es gibt tatsächlich zu wenig Arbeit, aber das liegt einfach an den exorbitanten Lohnansprüchen der Beschäftigten. Und diese Aussage transportiert meiner Meinung nach auch die Logik des Schröder-Blair-Papiers von 1999, wonach eigentlich jede Arbeit besser sei als gar keine. Ich zitiere kurz, Teilzeitarbeit und geringfügige Arbeit sind besser als gar keine Arbeit, denn sie erleichtern den Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Und das erinnert uns ein bisschen an die 30er Jahre, als im Zuge der Weltwirtschaftskrise Arbeitslose mit Schildern herumliefen, auf denen stand, nehme jede Arbeit an. Genau, und man hat den Eindruck, dass das heute sozusagen unter neuen Bedingungen auch wiederhergestellt werden soll. Jetzt komme ich zu einem ganz zentralen Aspekt, der den Reformdiskurs sowohl vorbereitet als auch begleitet hat und der in unserer Studie eigentlich für uns ein ganz zentraler Gegenstand war, und das betrifft die sogenannte Unterschichtenmentalität, also die Unterschichtendebatte und die Debatte um einen sogenannten Mentalitätswechsel, den die Reform herbeigeführt hätten. Und Hans-Werner Sinn in diesem oben gerade zitierten Zitat leugnet im Grunde, dass es jemals um faule Arbeitslose gegangen sei und ignoriert eben damit diese Debatte, die 2006 von ganz vielen Leuten geführt wurde. Ihr erinnert euch an diverse Verbalentgleisungen, also von spätrömischer Dekadenz und Guido Westerwelle oder den Hartz-IV-Stelzen, mit denen Thomas Gottschalk Bierdosen bezeichnet hat. Das sind nur zwei kleine Beispiele aus dieser unsäglichen Debatte. Genau, und um diesen sogenannten Mentalitätswechsel ist es uns in unserer Studie auch gegangen. Ich hatte hier noch ein paar Beispiele rausgesucht, die auch ganz schön waren. 2006 beispielsweise hat Kurt Beck mehr Anstand von Hartz-IV-Empfängern gefordert. Kurt Beck hat den Mentalitätswechsel bei Empfängern von ausufernden Sozialleistungen angemahnt mit dem Kommentar, man muss nicht alles rausholen, was geht. Also man muss sozusagen den Leuten nicht möglichst viel an Transferleistung zahlen, sondern möglichst wenig. Wolfgang Clement, der damalige SPD-Bundeswirtschaftsminister, hat dann 2 Wochen nach Inkrafttreten der Reform den Beginn eines Mentalitätswandels bei den Arbeitslosen verzeichnet. Die Arbeitsagenturen und auch private Jobvermittler stellten nämlich fest, dass sich die Menschen zunehmend von sich aus bewerben. Und das fand Wolfgang Clement begrüßenswert. Genau, und jetzt noch zuletzt der ehemalige Direktor des Weltwirtschaftsinstituts, Thomas Strauper, hat 2012 auch davor gewarnt, die Hartz-Reform zurückzunehmen, denn das wäre der größte Fehler, den die Politik machen könnte, ich zitiere. Strauper sagt, die Hartz-Reformen waren für Deutschland ein Segen und vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe habe nämlich zu einem Mentalitätswechsel geführt, der durch die kürzeren Bezugszeiten von Arbeitslosengeld befördert werde. Ich zitiere, dadurch stieg für viele Menschen der Druck, sich rascher nach einer neuen Arbeit umzuschauen, weil sonst sehr schnell Hartz-IV-Verhältnisse drohen. So Straubhaar. Genau, und Gerhard Schröder hat im vorigen Jahr 2013 nämlich aus genau diesen genannten Erfolgsgründen wegen dieses Mentalitätswechsels nämlich sozusagen nochmal die Arbeitsmarktreform bilanzierend gelobt. So, und wir haben uns dann im Projekt nämlich gefragt, einerseits, Einerseits haben wir uns gefragt, wie sehen eigentlich die sozialen und politischen Folgekosten der Reform aus? Und die zweite Frage bezog sich auf diesen Mentalitätswechsel. Und da hat uns eben interessiert, ist dieser erzielte Mentalitätswechsel, so er denn überhaupt stattgefunden hat, tatsächlich der Grund für das sogenannte Beschäftigungswunder? Trifft also das Bild einer schmarotzenden und passiven Unterschicht zu? Und wenn man sich dann in die Forschungsliteratur, zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaften, einliest, stellt man fest, dass die Neoklassik und die quantitative Evaluationsforschung, die die Arbeitsmarktreform immer begleitet hat, eigentlich nichts zu den sozialen Voraussetzungen dieses Verhaltens zu sagen hat, das von den Betroffenen permanent gefordert wird. Das heißt, wir haben uns gefragt, können Erwerbslose unter den gegebenen Umständen überhaupt so handeln, wie es von ihnen erwartet wird? Und insofern hat uns die Blackbox interessiert, also es hat bis zu unserer Studie wenig qualitative Forschungsprojekte gegeben, die sozusagen wissen wollten, wie die Leute selber die Reform wahrnehmen, wie sie das deuten, wie sie das in ihrem Alltag erleben. Denn die meiste Evaluationsforschung der Reform ist quantitativ und wir wollten das eben qualitativ machen. Wir wollten also in die Blackbox gucken und wir wollten vor allem den Leuten eine Stimme geben, über die immer viel gesprochen wird, die aber selber wenig zu Wort kommen. Und wir haben in insgesamt 3 Untersuchungswellen zwischen 2006 und 2011 insgesamt 188 Leistungsbezieher, Prekärbeschäftigte, Aufstocker befragt, aber auch Experten. Und 188 klingt jetzt erstmal wenig, das liegt daran, dass es eine qualitative Studie ist, die keinen Anspruch auf statistische Repräsentativität hat. Wir haben aber diese 188 Leute in 3 Wellen befragt. Das heißt, wir haben die sozusagen in 5 Jahren immer wieder befragt, einfach um sozusagen längerfristige Entwicklung feststellen zu können. Und wir wollten einfach wissen, wie lebt es sich eigentlich unter Hartz IV? Genau, wir wollten wissen, wie das Arbeitsmarktregime mit seinen strengen Zumutbarkeitsregeln in ausgewählten Regionen sozusagen umgesetzt wird. Wir haben dazu 2 ostdeutsche und 2 westdeutsche Regionen untersucht, vergleichend. Und wir wollten wissen, auf welche subjektiven Orientierungen eigentlich die aktivierende Arbeitsmarktpolitik mit ihren strengen Zumutbarkeitsregeln trifft. Das heißt, mit welchen Leuten haben die da eigentlich konkret zu tun und welche Ansprüche prallen da auch aufeinander? Wir wollten erkunden, ob und wie es mit zunehmender Dauer einer prekären Individuallage zur Habitualisierung von Unsicherheit kommt. Das ist jetzt wieder so ein soziologisches Wort, Ungetüm. Es ging sozusagen darum, zu untersuchen, was passiert mit Menschen unter den Bedingungen aktivierender Arbeitsmarktpolitik in einer langfristigen Perspektive. Wie gestaltet sich deren Alltag? Wie kommen die mit der Situation klar? Wie bewältigen sie die? Und wir wollten letztlich auch herausfinden, ob sich ein Wettkampfkonzept, das war unser theoretischer Hintergrund, überhaupt für die Analyse eignet. Da gehe ich nochmal so ein bisschen kursorisch drauf ein. Wir haben uns also die Institutionalisierung dieser strengen Zumutbarkeit angeguckt und haben uns angeguckt, was sind denn die Praktiken der sogenannten eigensinnigen Kunden. Also die Arbeitslosen werden ja als Kunden genannt und wir haben immer gesagt, es sind eigensinnige Kunden. Jetzt stelle ich mal ganz kurz die Thesen vor, die wir hatten. Die wir alle bestätigen konnten. Unsere erste These ist die sogenannte Prekarisierungsthese, die sagt, die Reform ist erfolgreich, weil sie Langzeitarbeitslosigkeit mit Hilfe prekärer Beschäftigung reduziert. Das schafft den Übergang, so haben wir das genannt, von einer fordistischen Vollbeschäftigung zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft. Genau, das heißt, das bezieht sich so ein bisschen auch auf das Phänomen, dass also seit den 90er Jahren sozusagen die Reallohnentwicklung rückläufig ist, dass die Einkommensschere immer weiter aufgeht und dass sozusagen diese viel gelobte Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit letztlich daran liegt, dass die ehemals Langzeitarbeitslosen jetzt halt im Niedriglohnsektor maloren gehen. Ja, die zweite These ist die sogenannte Wettkampfthese. Da haben wir vermutet, dass das neue Arbeitsmarktregime wirkt, weil es die Erwerbslosigkeit auf neue und veränderte Weise zur Bewährungsprobe macht. Das heißt, Leistungsbezieher und Fallmanager befinden sich in einem Wettkampf, bei dem die Starken den Schwachen diktieren, welches Leben sie zu führen haben. Und wichtig dabei ist aber, dass es sich nicht ausschließlich immer, also nur sozusagen um ein repressives Regime handelt, was es natürlich ist, sondern dass da auch immer moralische Maßstäbe der jeweils Betroffenen eine Rolle spielen, auch die Urteile und Gerechtigkeitsvorstellung der Betroffenen, aber auch auf beiden Seiten sozusagen des Schreibtisches. Da gehe ich auch noch näher drauf ein. Genau, und wir, also zu unseren theoretischen Annahmen, ich glaube, die lasse ich jetzt mal aus. Das können wir in der Diskussion, wenn das noch jemanden interessiert, kann ich darauf nochmal zurückkommen. Aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht so wichtig. Die dritte These war unsere Normativitätsthese. Das war die These, die wir ganz zentral fanden, weil die sich wirklich über die Maßen bestätigt gesehen hat. Und die lautete, dass nicht wegen, sondern trotz der strengen Zumutbarkeit die Mehrzahl der Erwerbslosen nach Integration in reguläre Beschäftigung strebt. Die Aktivierungspolitik, so unsere Annahme, verfehlt daher ihre Adressaten. Und das heißt, dass die Leute sozusagen, auch wenn ihnen immer unterstellt wird, dass sie sich in der Hängematte des Sozialstaates ausruhen, das überhaupt nicht der Fall ist, sondern die Leute sind sehr daran interessiert, Arbeit zu bekommen und verknüpfen auch mit Arbeit ganz viele Ansprüche. Da geht es nicht darum, irgendeine Arbeit zu finden, sondern die Leute haben sehr genaue Ansprüche und sehr genaue Vorstellungen. Ausschlaggebend für die Arbeitsmotivation, so unsere Annahme, ist eben kein quasi ökonomisches Kosten-Nutzen-Kalkül, wie das die Wirtschaftswissenschaften immer unterstellen, sondern eher eigentlich ein normatives Fundament von Erwerbsorientierung. Und diese Orientierung verändert sich aber im Lauf von Arbeitslosigkeit notwendig, weil man mit dem Zustand irgendwie umgehen muss. Die vierte These und letzte These bezog sich dann auf die sogenannte Unterschicht. Und da haben wir angenommen, dass der ALG-II-Bezug eine sehr heterogene Gruppe an oder unter die Schwelle von gesellschaftlicher Respektabilität drückt. Und um damit klarzukommen, entwickeln die Betroffenen eine Art Überlebenshabitus, haben wir das genannt, der sich wiederum für Stigmatisierung eignet. Das haben wir dann Stigmatisierungsparadoxon genannt. Das heißt, die Leute müssen mit einer Situation klarkommen, die durch extrem materielle Knappheit und auch eine starke Repression seitens der Institutionen gekennzeichnet ist. Und um damit irgendwie klarzukommen, bilden sie bestimmte Fähigkeiten oder auch Strategien und Taktiken aus, mit denen sie dann wiederum in Konflikt mit der Arbeitsagentur unter anderem kommen. Genau. So, und jetzt werde ich mal die zentralen Ergebnisse der Studie vorstellen und werde dafür zunächst die Durchsetzung der Reform auf den verschiedenen Ebenen und auch die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure nochmal ganz knapp umreißen. Also wir haben ja 2006 angefangen und haben, wie gesagt, Interviews geführt mit Leistungsbeziehern, prekär Beschäftigten, Aufstockern etc., aber auch mit Experten in den Arbeitsagenturen. Wir haben mit Fallmanagern gesprochen, mit Vermittlern gesprochen, genau, mit verschiedenen Leitungsebenen innerhalb der Bundesagentur. Genau. Und das Gesamtbild, erstmal ganz knapp skizziert, ist, dass wir sagen, von Aktivierung lässt sich nicht sinnvoll sprechen. Entstanden ist vielmehr ein extrem selektives Regime strenger Zumutbarkeit, das eben als Prekarisierungstreiber wirkt. Und erfolgreich ist die Reform, wenn überhaupt, nur insofern, als dass sie Langzeitarbeitslosigkeit statistisch durch prekäre Beschäftigung zum Verschwinden bringt. Wir würden auch sagen, dass das, was da stattfindet, im Aktivierungsprozess sozusagen die Machtasymmetrien am Arbeitsmarkt noch verstärkt werden. Das heißt, die Leute, die sozusagen schwach sind, werden schwach gehalten oder verlieren sozusagen noch die letzten Ressourcen, die sie haben. Und die Leute mit den sozusagen die Leute ohne multiple Vermittlungshemmnisse, wie das dann immer in diesem BA-Sprech heißt, die haben dann sozusagen mehr Chancen, und das ist auch hinlänglich schon in der Forschung belegt, als sogenannter Creaming-Effekt. Das heißt, die Leute mit großen Chancen, die schaffen es auch und die anderen eben nicht. Und statt passive Orientierung aufzubrechen, womit eben immer für die Reform geworben wurde, konstituiert das Regime eben einen abwertenden Minderheitenstatus, sagen wir, und erzeugt eine zirkulare Mobilität. Damit meinen wir einfach den Kreislauf. Die Leute kommen aus der Arbeitslosigkeit in den Niedriglohn, wieder in die Arbeitslosigkeit, in irgendein befristetes Arbeitsverhältnis und so weiter und so fort. Aber die Integration in den ersten Markt gelingt in den seltensten Fällen. Jetzt sage ich was zu den sozialen Wirkungen von strenger Zumutbarkeit, die wir beobachtet haben. Das aktivierende Arbeitsmarktregime konfrontiert die Leistungsbezieher mit ganz spezifischen Handlungsaufforderungen und in den, wir haben das immer Bewährungsproben genannt, die das Regime konstituiert, treffen eben eigensinnige Kunden auf Fallmanager zum Beispiel, die diese strenge Zumutbarkeit wirksam werden lassen wollen. Und die Fallmanager wiederum beziehen die Legitimation dieser Regeln aus dem Anspruch, mit besonderen Fördermaßnahmen die Erwerbsneigung zu erhöhen. Darauf gehe ich dann aber auch nochmal anhand empirischer Beispiele und Zitate. Zum Beispiel werde ich einen Fallmanager, mit dem wir gesprochen haben, noch ein paar Mal zitieren. Das macht es dann sehr anschaulich. Als wir auch mit den betroffenen Leistungsbeziehern gesprochen haben, haben wir auch festgestellt, dass das Bild relativ heterogen ist. Manche Befragte nehmen nämlich die Kontrollpraktiken durch die Bundesagentur als Teil vertraglicher Vereinbarungen wahr und akzeptieren das auch. Andere wiederum beschreiben das Wettkampfregime als einen bürokratischen Zwangsapparat, der einige privilegiert und andere aber abwertet. Insofern sind die Einschätzungen relativ verschieden, wobei aber die Mehrzahl eher kritisch der ganzen Sache gegenübersteht. Und diesem bürokratischen Zwang begegnen die Leistungsbezieher dann aber mit durchaus eigensinnigen Praktiken. Also zum Beispiel haben wir mit Leuten gesprochen, die dann sagen, naja, wenn das hier eine Eingliederungsvereinbarung ist, die angeblich ein öffentlicher Vertrag ist, also ein Vertrag sozusagen mit einer symmetrischen Beziehungen zwischen beiden Vertragspartnern, dann will ich jetzt aber auch sozusagen gefördert werden. Wenn hier steht fördern und fordern, dann komme ich jetzt hier hin und möchte jetzt gefördert werden. Und derjenige, mit dem wir da gesprochen haben, der hat das dermaßen renitent vorgetragen, dass er dann irgendwann durch das Sicherheitspersonal nach draußen befördert werden musste. Gut, genau. Also die Regionalstudien, die wir durchgeführt haben, hatte ich schon gesagt. Wir hatten zwei ostdeutsche, zwei westdeutsche Untersuchungsregionen und haben da eben über die Jahre uns auch angeguckt, wie die Reform dann eigentlich durchgesetzt wird auf den verschiedenen Ebenen. Und haben dabei festgestellt, dass sich über die Zeit hinweg das ganze aktivierende Arbeitsmarktregime sozusagen immer weiter festigt. Das heißt, die beteiligten Akteure, die Sacharbeiter beispielsweise, bilden einen professionellen Habitus aus. Also die werden sozusagen immer professioneller in dem, was sie tun. Auch einfach, weil genau diese Einstellung sie von Konflikten entlastet. Was wir auch gefunden haben, das war ein sehr interessanter Fund, ist, dass je schwieriger bestimmte Kundengruppen zu vermitteln sind, desto eher neigen die Akteure in den Arbeitsverwaltungen, sprich die Fallmanager, zu individualisierenden Verantwortungszuschreibungen. Das heißt, je widerspenstiger die Leute sind, je schwieriger das ist, die zu vermitteln, desto eher nehmen die Fallmanager an, dass die Leute selber einfach dran schuld sind. Und das haben wir wirklich in allen Untersuchungsregionen so gefunden. Das war ganz interessant. Und wir erklären uns das so, dass natürlich die Fallmanager selber auch bestimmten Gerechtigkeitsprinzipien anhängen und zum Beispiel, also das haben wir uns nicht nur so gedeutet, sondern das haben wir auch aus unseren empirischen Interviews so rekonstruieren können, dass die sozusagen mit Maßstäben individueller Autonomie messen und dann vor diesem Hintergrund der Verbleib im Leistungsbezug tendenziell als eine Verweigerung aktiver Eigenleistung erscheint. Das heißt, wenn ich da sitze und sozusagen aus der eigenen Wahrnehmung heraus jemanden fördern will und der ist aber widerspenstig oder irgendwie klappt es nicht, dann ist der erstens selber dran schuld und dann bin ich auch irgendwann eingeschnappt, weil anscheinend meine Leistung hier nicht honoriert wird, dass ich den permanent fördern will. Also das haben wir sozusagen auch in Interviews mit den Fallmanagern festgestellt, dass die sich irgendwann richtig persönlich angegriffen fühlen, wenn das beim Gegenüber einfach nicht funktionieren will. Die Kontextbedingungen der Arbeitsmarktpolitik haben sich auch deutlich geändert in den Jahren, in denen wir das untersucht haben. Nämlich als wir damit angefangen haben, 2006, gab es ein ganz eklatantes, ganz materielles Grundproblem, nämlich einfach, dass der Reformanspruch mit einer ganz hohen strukturellen Arbeitslosigkeit kollidierte. Das heißt, also selbst unter den Bedingungen einer günstigen Konjunktur standen damals jeder freien Stelle 3 bis 4 Arbeitslose gegenüber. Und im Osten fehlten 2005, in dem Jahr, als die Arbeitsmarktreform durchgesetzt wurde, 1,9 Millionen Arbeitsplätze. Also da kann man irgendwie den Leuten noch so repressiv gegenübertreten, wenn es keine Arbeit gibt, gibt es keine Arbeit. Da ist das mit dem Fördern und Fordern ein bisschen schwierig. Genau, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat damals auch alle Prognosen übertroffen und 2005 eben sprengten 3,7 Millionen Bedarfsgemeinschaften mit 6,7 Millionen Mitgliedern die Kostenkalkulation der Grundsicherung. 2009 hatten sich dann aber schon die Bedingungen total geändert, denn da war plötzlich von einem Wirtschaftswunder die Rede, die Konjunktur hatte den Arbeitsmarkt erreicht und die Arbeitslosenquote war bundesweit auf 8% gesunken. Nur bei den Langzeitarbeitslosen, da hat sich eben wenig bewegt und 23% von denen, die einen Job gefunden haben, waren eben nach 3 Monaten wieder erwerbslos. Das waren dann auch so Sachen, wenn man sich das dann näher anguckt in den Statistiken, kann man das auch alles ein bisschen besser einschätzen. Wir haben uns dann angeguckt, wie wird diese Arbeitsmarktreform eigentlich durchgesetzt in den ganz verschiedenen Ebenen, die es da gibt. Und wir haben festgestellt, dass ganz am Anfang, so 2006 in unserer ersten Untersuchungswelle, das Prinzip der Aktivierung sozusagen nahezu über den gesamten Akteurskreis, den wir befragt haben, also es geht jetzt nur um die Mitarbeiter der Agentur, dass sozusagen dieses Aktivierungsprinzip überall positiv bewertet worden ist. Also nach verbreiteter Auffassung der beteiligten Leute korrigieren die Reform eben Ungerechtigkeiten der alten Arbeitsmarktpolitik, wie zum Beispiel fehlende Autonomie, falsche Leistungsanreize, ungleiche Chancen. Und es wurde positiv bewertet, dass soziale Leistungen und Fördermaßnahmen an Gegenleistungen der Arbeitslosen geknüpft sein müssen. Also das haben wir auch ganz verbreitet festgestellt bei den Fallmanagern, dass es da wirklich die Überzeugung gibt, wenn wir schon Transferleistungen zahlen, dann möchten wir dafür auch was zurückhaben. Und das ist schon ein Bruch mit der Sozialpolitik, die es vorher gegeben hat. Genau. Und unsere zweite Erhebung dann 2008, also 2 Jahre später, belegt dann auch schon, dass das Prinzip keine Leistung ohne Gegenleistung eine immer stärkere Betonung erfährt. Und das kommt zum Beispiel auch in den gestiegenen Sanktionszahlen zum Ausdruck. Also während sozusagen die Fallmanager in unserer ersten Untersuchungswelle noch relativ verhalten waren, was Sanktionen angeht, haben die dann immer stärker sanktioniert. Das heißt, die Verantwortungszuschreibung wird individualisiert, die Leute fühlen sich persönlich angegriffen, wenn sich das Gegenüber eben nicht aktivieren lässt, und dann wird eben auch härter und zunehmend sanktioniert. Wir haben auch kritische Fallmanager gefunden, die aber trotzdem sozusagen das Spiel mitspielen. Genau. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz ein auf die verschiedenen, wir haben das Arenen genannt, die es da gibt. Und die erste Arena, das sind eben zum Beispiel die Kommunen und Arbeitsverwaltungen. Das war dann ganz am Anfang der Reform, haben wir eben festgestellt, dass trotz unterschiedlicher Interessen sich alle einig sind, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zu ALG II mehr Gerechtigkeit geschaffen hat. Und auch selbst die Leute, die kritisch waren, haben das als einen Schritt hin zu mehr Chancengleichheit bewertet. Die sagten dann auch, dass der Status der früheren Sozialhilfeempfänger sich dadurch verbessert habe und dass soziale Leistungen mit Gegenleistung der Leistungsbezieher verbunden sein sollten. Genau, in der zweiten Arena, das ist dann das Jobcenter, die ARGE, die Optionskommune, haben wir in der ersten Welle auch schon diese individualisierenden Verantwortungszuschreibungen gefunden. So sei es zwar menschlich nachvollziehbar, hat uns ein Fallmanager gesagt, wenn die Motivation bei in Aussicht stehender Niedrigentlohnung ziemlich gering ausgeprägt sei, dennoch bestehe bei vielen Arbeitslosen ein ungefertigtes Anspruchsdenken. Und jetzt zitiere ich mal einen dieser Fallmanager: die sich bedienen, das nimmt sehr stark zu. Das heißt also, dieses Anspruchsdenken zu sagen, mir steht das Geld zu, ich will das haben, das steht ja nicht im Gesetz drin. Da steht drin, sorge für dich selber. Und nur wenn du das nicht kannst, bin ich bereit, dir was zu geben. Das ist jetzt irgendwie ja ein ganz plastisches Beispiel dafür. In der dritten Arena, das ist dann die Vermittlung und Fallbearbeitung, wirklich die Interaktion zwischen Sachbearbeitern und Leistungsbeziehern, da haben wir auf der Sachbearbeiterebene eine kritische Bewertung eines Teils der Leistungsbezieher von Anfang an stärker ausgeprägt gefunden als in den anderen Ebenen. Und unsere Gesprächspartner haben damals schon ganz oft das fehlende Unrechtsbewusstsein ihrer Kunden betont. Das heißt, es sei ungerecht, dass einige für ihre Leistung arbeiteten, andere dagegen versuchten, Arbeit zu vermeiden und jeder die Pflicht habe, für sich selbst zu sorgen. Nur bei Alkoholsucht oder körperlicher Beeinträchtigung müsse das Fordern eingestellt werden. Gut, und jetzt mache ich erstmal ein vorläufiges Fazit dieser Regionalstudien, bevor ich dann wirklich zu den beiden Gruppen gehe, die wir dann befragt haben. Das heißt also, regional übergreifend, also in allen 4 Regionen, West und Ost, die wir untersucht haben in diesen Jahren, zeigt sich, dass der ökonomische Leitgedanke der Reform, und das ist nämlich der, dass eine intensivere Konkurrenz zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen auf der einen Seite, aber auch unter Arbeitslosen selbst, das Absenken des Lohnanspruchsniveaus zur Folge hat. Und genau das gilt sozusagen als Anreiz, die Arbeitsaufnahme zu erhöhen. Das ist sozusagen der ganze Grundgedanke, der dahinter steckt. Wenn wir das Anspruchsniveau der Leute, das Lohnanspruchsniveau senken, dann bedeutet das, dass die Leute mehr Arbeit finden. Und was zumindest diesen Aspekt angeht, kann man sagen, ist die Reform gar nicht so unerfolgreich gewesen. Genau, jetzt hatte ich hier noch so ein schönes Zitat von einem Vermittler. Na, das machen wir später. Okay, ich glaube, hier überspringe ich ein paar Sachen, weil das wird sonst ein bisschen zu viel. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Gerechtigkeitsmaßstäbe der Vermittler ein, die wir da festgestellt haben. Und zwar sind das nämlich 3, die wir aus diesen Interviews mit den Fallmanagern und Sachbearbeitern rekonstruieren konnten. Das eine Mal ist Leistung als ein legitimes Prinzip, dann die Chancengleichheit und die individuelle Autonomie. Und entlang von diesen 3 Gerechtigkeitsmaßstäben bewerten sozusagen dann auch die Fallmanager und Sachbearbeiter die Leute, die ihnen da am Schreibtisch gegenüber sitzen. Und ein übergreifender Trend ist eben sichtbar geworden. Das heißt, je schwieriger die Kundengruppen werden, desto legitimer erscheinen Kritiken, die am Verhalten der individuellen Kunden ansetzen. Und das heißt zum Beispiel, die Betreffenden verstoßen aus Sicht sozusagen der Sachbearbeiter gegen das Autonomieprinzip, weil sie die Chance auf eine eigenständige Lebensführung zugunsten einer dauerhaften Abhängigkeit von Transferleistung verspielen, zum Beispiel. Genau, die meisten Sacharbeiter, haben wir gefunden, streben in den Interaktionen mit ihren Kunden ein wechselseitiges Geben und Nehmen an, dass sie eben mit den Gerechtigkeitsmaßstäben Leistung, individuelle Autonomie und Chancengleichheit bewerten. Und diese Gerechtigkeitsmaßstäbe werden dann ganz flexibel eingesetzt und situativ natürlich angepasst, wie das im Alltag meistens der Fall ist. Je schwerer die Kunden zu vermitteln sind, desto legitimer ist es dann auch für die Sachbearbeiter, sozusagen mit gebotener Härte zu reagieren. Und auch wenn die Sachbearbeiter wissen, dass sie mit den Sanktionen meistens nicht weit kommen, konnten wir trotzdem zeigen, dass sich die Kritik am neuen Arbeitsmarktregime deutlich in Richtung einer Kritik an den Leistungsbeziehern verschiebt. Also ganz am Anfang waren die Leute noch, die Fallmanager 2006, hieß es dann noch, naja, wir wollen die Leute fördern und fordern, aber wenn die Stellen fehlen, ist das einfach ein Problem. Und sozusagen dann ein paar Jahre später hieß es, nee, die Arbeitslosen sind das Problem. Die haben irgendwie komische Ansprüche, das ist unrealistisch und da muss man einfach mit gebotener Härte reagieren. Genau. Die Kunden halten sich nämlich nicht an dieses Symmetriegebot, so nach dem Motto, ich gebe dir was, dafür will ich was zurück. Und das wiederum nehmen die Angestellten der Arbeitsagentur persönlich. Genau, ich werde jetzt abschließend die Perspektive der Leistungsbezieher ansprechen, mit dem wir nämlich auch ganz viele Interviews geführt haben und stelle dafür ganz kurz unsere Typologie vor. Wir haben nämlich die Leistungsbezieher in drei Typen unterteilt auf der Basis von unseren Interviews. Und das ist wirklich, das ist jetzt nur idealtypisch, ne? Das sind von uns einfach Konstruktionen. Und zwar haben wir drei verschiedene Umgangsweisen mit Hartz IV identifiziert. Das sind einmal die sogenannten um jeden Preis Arbeiter, die als Ob-Arbeiter und die Nicht-Arbeiter. Und das klingt jetzt so ein bisschen seltsam, ich weiß. Die um jeden Preis Arbeiter, das sind solche Leute, solche Leistungsbezieher, die extrem aktiv sind, die auch im Sinne der Reform am erfolgreichsten sind und für die eben typisch ist, dass sie wirklich um jeden Preis bereit sind, irgendeine Arbeit anzunehmen, wobei nicht unbedingt jeder irgendeine Arbeit, sondern die haben auch relativ konkrete Ansprüche, die aber mit der Zeit brüchiger werden. Aber was zählt für diesen Typus von Leistungsbezieher ist, dass die Leute sich wirklich den Arsch aufreißen, um an Arbeit zu kommen. Handelt es sich nämlich um eine halbwegs ansprechende Erwerbsarbeit, sind sie wirklich bereit, alles dafür zu tun. Das heißt, diese Leute engagieren sich bis zur Selbstausbeutung mit überlangen Arbeitstagen, Zurückstellung des Privatlebens, Aufzehren von Ressourcen und so weiter. Also das sind zum Teil dann auch Selbstständige und Ich-AGs, die wirklich rund um die Uhr arbeiten. Und der zweite Typus ist der sogenannte Als-Ob-Arbeiter. Das sind Leute, die sind meist schon ein bisschen länger arbeitslos und die würden gerne genauso agieren wie die um jeden Preis-Arbeiter, wenn sie das noch könnten. Das sind dann meistens Leute, die einfach sozusagen über die Länge der Arbeitslosigkeit und die ermüdenden Auseinandersetzungen mit dem Fallmanagement einfach sozusagen an Kraft einfach verlieren und die sich versuchen, mehr oder weniger erfolgreich irgendwie mit ihrer Lage zu arrangieren. Und mehr oder weniger erfolgreich heißt dann eben auch, dass sie zum Teil eine normative Fassade gegenüber der Gesellschaft aufrechterhalten. Also ein typischer Fall ist zum Beispiel eine Frau, die jeden Morgen mit der Aktentasche aus dem Haus geht, obwohl sie seit 5 Jahren arbeitslos ist, einfach um den Nachbarn zu zeigen, ich habe noch Arbeit, weil sie sich dafür schämt zum Beispiel. Und die dritte Gruppe, die kleinste Gruppe, das waren die Nichtarbeiter. Das sind die, die sagen, sie haben keinen Bock auf Arbeiten, sie machen das nicht. Die gibt es auch und genau, das ist dann wiederum eine Gruppe, die zum Teil auch sehr klug bestimmte Unterlaufstrategien entwickelt in der Auseinandersetzung mit dem Fallmanagement und sich da auch relativ geschickt verhalten kann. Genau, das war aber eine relativ kleine Gruppe. Genau, und unser Fazit nach den Befragungen mit den Erwerbslosen ist eben, dass dieses Aktivierungspostulat, also diese Ideologie dahinter, die sagt, wir wollen die Employability, die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen durch Aktivierung, durch Fördern und Fordern optimieren, dass die bei den um jeden Preis Arbeitern und auch bei den als Ob-Arbeitern natürlich offene Türen einrennt. Also diese Leute müssen nicht aktiviert sein, die sind permanent aktiv, die machen das sowieso die ganze Zeit und kümmern sich. Und bei den Nichtarbeitern wiederum läuft dieser Aktivierungsanspruch total ins Leere, weil die lassen sich nicht aktivieren. Das heißt nämlich, und das ist überhaupt bei dieser ganzen Reform immer überhaupt nicht zur Sprache gekommen, und das ist dann auch ganz gut, weil man das mit einer soziologischen Perspektive dann ganz gut einfangen kann, dass eben so eine Reform sozusagen auf dem Reißbrett entworfen wird mit bestimmten wirtschaftswissenschaftlichen Grundannahmen, auch in Bezug auf das Handeln der Menschen, und es wird aber die Rechnung sozusagen ohne die Leute selbst gemacht. Das heißt, man kommt nicht darauf, dass das eigensinnige Leute sind, die bestimmte Erwerbsbiografien haben, ganz bestimmte Ansprüche, ganz bestimmte Erfahrungen mit Sachen umzugehen. Und wir würden eben auch sagen, dass das Arbeitsmarktregime sich parasitär verhält, in dem Sinne, dass es sozusagen die Fähigkeiten und Orientierung der Betroffenen ausbeutet, die sie sich lebensgeschichtlich angeeignet haben. Und dass, wenn die Leute den Sprung in eine reguläre Beschäftigung schaffen, das eigentlich nicht auf Aktivierung zurückzuführen ist, sondern auf deren individuelle Ressourcenausstattung und deren Vermögen, das irgendwie hinzukriegen. Und ein wirklich überraschender Befund auch unserer Studie ist, dass wirklich hartnäckige Festhalten an den arbeitsinhaltlichen Ansprüchen überhaupt an Arbeit. Also dass die Leute wirklich auch nach 10 Jahren Arbeitslosigkeit sagen, sozusagen, ich halte das nicht aus, Arbeit ist für mich der zentrale Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, ich fühle mich wertlos und so weiter. Und das wirklich auch nach so einer langen Zeit. Und die Kompromissbereitschaft der Leistungsbezieher wächst aber tatsächlich mit der Dauer der Arbeitslosigkeit. Das haben wir auch gefunden. Also je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto eher sind die Leute auch bereit, sich mit Tätigkeiten zu arrangieren, die weder zu ihrem Qualifikationsprofil noch zu ihrem Anspruchsniveau passt. Und insofern ist das natürlich ein Ziel, was die Reform total erfolgreich in ihrem Sinne geschafft hat, weil genau darum ging es. Es ging darum, das Anspruchsniveau der Betroffenen systematisch nach unten zu korrigieren. So, jetzt komme ich auch zum Ende. Jetzt, genau, das Gesamtbild. Was haben wir denn so für Effekte dieser Arbeitsmarktpolitik gefunden, jetzt in Bezug zum Beispiel auf die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft? Abschließend würden wir sagen, dass das Regime erfolgreich ist, insofern als es den Übergang in eine, so nennen wir das, prekäre Vollerwerbsgesellschaft befördert. Also das goldene Zeitalter der Vollbeschäftigung ist vorbei. Jetzt arbeiten so viele Menschen in Deutschland wie noch nie in der Geschichte Deutschlands, aber wie das dann aussieht, die Beschäftigung, ist eine ganz andere Frage. Diese Prekarisierung bringt Langzeitarbeitslosigkeit statistisch teilweise zum Verschwinden und Hartz IV markiert sozusagen einen untersten Referenzpunkt gesellschaftlicher Respektabilität. Und laut IAB, was ich schon eingangs zitiert hatte, hatte die Reform nämlich zwei zentrale Ziele. Sie sollte das Arbeitsrecht deregulieren, den Arbeitsmarkt flexibler machen und Arbeitsplätze schaffen, insbesondere Mini- und Midi-Jobs sollten genau das erleichtern. Und die Arbeitsmarktpolitik sollte zweitens neu ausgerichtet werden in Form einer konsequenten Aktivierung der Arbeitssuchenden mit dem Ziel der schnelleren Integration. Das heißt, das Arbeitskräftepotenzial sollte flexibler ausgerichtet werden und an die schneller wechselnden Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst werden. Und schneller wechselnde Anforderungen bedeutet eben auch gerade ein Arbeitsmarkt, der sich durch einen expandierenden Niedriglohnsektor und Dienstleistungsarbeit auszeichnet. Genau, und der Arbeitsmarkt sollte sozusagen durch zwei Komponenten flexibilisiert werden, nämlich einmal dadurch, dass das klassische Normalarbeitsverhältnis zurückgedrängt wurde und die Zumutbarkeitsregeln sollten verschärft werden, also sozusagen, welche Arbeit als zumutbar gilt, das ist ganz stark in den letzten 10 Jahren, aber das ist auch schon vor sozusagen Hartz IV verändert worden, also schon im Jobaktivgesetz 2002 ist das verändert worden, aber auch schon 1997 noch unter Blüm ist das Zumutbarkeit, sind die Zumutbarkeitsregeln verschärft worden. Das heißt, jetzt mal ganz plastisch an einem Beispiel, es gab früher einen Qualifikations- und Berufsschutz, das heißt, wenn man arbeitslos geworden ist, zum Beispiel als Ingenieur, dann war es jetzt nicht möglich, jemanden in einen Job zu hieven vom Arbeitsamt, der weitaus unter dieser Qualifikation lag. So, und das ist dann aber mit Aufhebung des Berufs- und Qualifikationsschutzes schon 1997 abgeschafft worden und im Rahmen von Hartz IV aber nochmal umso krasser sozusagen verschärft worden. Das heißt, dass jetzt Leute nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, egal was sie vorher gemacht haben, sozusagen jetzt alle eine pauschale Grundsicherung erhalten. Und was mir jetzt noch eingefallen wäre, wir nämlich vor 2 Wochen bei der ersten Veranstaltung über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen haben. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, den man bedenken sollte, dass nämlich die Debatte um die Grundsicherung ein wesentlicher diskursiver Meilenstein auf dem Weg zu Hartz IV gewesen ist. Also dass die Grünen nämlich schon lange vor Hartz IV genau für so eine Grundsicherung plädiert haben, nämlich eine Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und das auch wirklich schon in Bezug auf so eine Arbeitsmarktreform. Und das war für sie die Vorstellung von so einer Grundsicherung. Und sozusagen die Vorstellung, die wir von einem bedingungslosen Grundeinkommen haben, die haben insofern Ähnlichkeit mit ALG II, als dass beides immer von der Erwerbsbiografie abgekoppelt wird. Das ist eine pauschale Grundleistung, die alle bekommen, egal was sie vorher gemacht haben. Ne, also das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen, aber ich finde, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das sozusagen auch in die Reform eingesickert ist. Also ganz das zentrale Fazit unserer Studie ist, dass der Aktivierungsanspruch scheitert. Anstatt sogenannte passive Erwerbsorientierung aufzubrechen, konstituiert eben die aktivierende Arbeitsmarktpolitik einen abwertenden Minderheitenstatus und erzeugt zirkulare Mobilität, die eben auf Seiten der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten zu einer Verinnerlichung von sozialer Unsicherheit führt. Und da zitiere ich noch mal ganz kurz einen Vermittler, den wir befragt haben, der sagt, das war einer von den sehr kritischen Vermittlern, die wir gefunden haben, und muss das offen und ehrlich sagen, das ist für mich ein Teil einer Armutsindustrie, dieses ganze Jobcenter. Agentur und Arge gibt es ja nicht mehr. Ach, diese ganzen Einrichtungen, das ist wirklich Arbeitsverwaltung. Es wird da wirklich viel Schande mit den Leuten gemacht. Also wir haben im Prinzip, wenn man ehrlich ist, in Jobs gedrängt, die mega schlecht bezahlt werden. 2,50 Euro Kosmetik zum Beispiel, 4 Euro Auslieferservice, Großküchen. Also da geht nichts über 5 Euro. Die Leute kommen nie aus dem Hartz-IV-Bezug raus, selbst wenn sie Vollzeit arbeiten. Ja, ich erzähle keine Geheimnisse. Und jetzt retrospektiv sind nach wie vor viele Probleme ungelöst. Das heißt, es gibt immer noch ein Segment von Unterbeschäftigten, das sich gebildet hat, was aus ehemals Langzeitarbeitslosen besteht. Die Qualität von Beschäftigungsverhältnissen hat sich extrem verschlechtert. Und auch eine sehr schöne Misserfolgsgeschichte ist die ganze Sache mit den 1-Euro-Jobs, die jetzt nachweislich reguläre Beschäftigung verdrängen, weshalb das Instrument jetzt auch abgesägt worden ist. Genau, das heißt, die Statistiken mögen also glänzen und es ist die Rede vom deutschen Jobwunder und so weiter, aber der Preis eben vor allem für die Betroffenen ist extrem hoch. Ihre Würde und ihr Anspruch auf Unversehrtheit gerät unter die Räder eines Wettkampfprinzips, das in den Augen seiner Verfechter den Erfolg deutscher Arbeitsmarktpolitik garantiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tine, für den sehr informativen Vortrag. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen oder Kritik zu formulieren oder Diskussionsbeiträge vorzutragen. Ich sage noch dazu, ich würde dann, wenn ihr sozusagen was sagen wollt, das Mikrofon euch reichen, weil wir auch gerne die Diskussion mit aufnehmen würden. Wenn euch das unangenehm ist und ihr zum Beispiel nicht wollt, dass das im Radio gesendet wird, dann könnt ihr das vorher sagen, dann wird das dann rausgeschnitten. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle totgequatscht. Also ich habe zwei Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. Die eine Frage ist, ich habe bei der Veranstaltung vor 2 Wochen die vielleicht ein bisschen gewagte These aufgestellt, dass man an Hartz IV ablesen kann, dass der Staat lernt, mit der Sockelarbeitslosigkeit umzugehen, also mit dem Umstand, dass es sozusagen eine bestimmte Prozentzahl von Arbeitslosen gibt, die sozusagen perspektivisch nicht aus der Arbeitslosigkeit rauskommen. Und ich habe gesagt, dass sozusagen entgegen der offiziellen Verlautbarung, dass Hartz IV dazu da ist, dass Vollbeschäftigung hergestellt werden soll, dass das eigentlich ein Umstand ist, an dem gar keiner glaubt. Also ich würde halt eher sagen, Hartz IV ist sozusagen ein Instrument zur Kontrolle und Disziplinierung derjenigen, die sowieso keine Perspektive haben, in Arbeit reinzukommen. Jetzt hast du 2 unterschiedliche Thesen gebracht, die das vielleicht zum einen bestätigen, zum anderen vielleicht nicht. Also du hast zum einen gesagt, dass sozusagen es schon die Tendenz dazu gibt zu einer Vollbeschäftigung, aber sozusagen einfach mit dem Umstand erkauft, dass das sozusagen prekäre, atypische Beschäftigungsverhältnisse sind. Auf der anderen Seite hast du gesagt, okay, Aktivierung, eigentlich kann man nicht von Aktivierung reden, zum Beispiel wenn man berücksichtigt, dass das zu einer zirkulären Mobilität führt. Genau, was würdest du dann zu der These sagen? Also dass sozusagen, ich hätte halt gesagt, der Staat rechnet eigentlich selber nicht mit Vollbeschäftigung. Ja, also es ging mir jetzt nicht darum, sozusagen das fordistische Ideal der Vollbeschäftigung sozusagen aus der goldenen Zeit der 50er, 60er Jahre zu bemühen. Das, was wir mit der prekären Vollerwerbsgesellschaft gemeint haben, ist eigentlich sozusagen das Gegenstück dazu. Also Vollbeschäftigung bedeutet, dass sozusagen alle erwerbsfähigen Personen in reguläre Beschäftigung integriert sind, was aber in dieser goldenen Ära eben bedeutete, dass der männliche Facharbeiter integriert war. Da war sozusagen die Hausfrau immer schon ausgenommen, weil die war immer vorausgesetzt in diesem Sozialstaatsmodell. Darum geht es uns nicht. Wir haben jetzt festgestellt, es arbeiten viel, viel mehr Menschen in Deutschland, als das früher der Fall ist. Vor allem Frauen zum Beispiel, also die ganz starke gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen, vor allem im Niedriglohnsektor, in der Zeitarbeit, in Teilzeit. Und befristeten Verhältnissen ist da eine wesentliche Ursache. Genau, das heißt, wenn wir sagen, prekäre Vollerwerbsgesellschaft, heißt das, alle sind unheimlich emsig, alle arbeiten, aber alle arbeiten sozusagen mit einem geringeren Volumen. Also das heißt, die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse ist gestiegen, aber das Volumen der Zeit, in der die Leute da arbeiten, das ist halt viel geringer. Das heißt, die Leute haben halt dann irgendwie befristete Verhältnisse. Genau. Und ich würde auch sagen, dass der Staat oder die Politik oder jetzt auch sozusagen Wirtschaftsakteure nicht mit Vollbeschäftigung rechnen. Also es war auch schön, dass Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, 2012 mit dem deutschen Beschäftigungswunder von Vollbeschäftigung angekündigt, innerhalb von, ich glaube, 5 Jahren und hat damals nur Lacher geerntet. Also sowohl aus der Politik als auch aus der Wirtschaft. Und ich würde halt sagen, Sockelarbeitslosigkeit, wie hast du das genannt, zu akzeptieren oder dass man einfach damit rechnet, dass es die halt gibt? Da würde ich sagen, also wahrscheinlich ist den beteiligten Akteuren völlig klar, dass eine Vollbeschäftigung völlig illusionär ist. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, in der Forschung auch völlig umstritten, dass das eine Illusion ist. Aber sich sozusagen mit Sockelarbeitslosigkeit zu arrangieren, ist relativ schwierig. Also da befindet sich der Sozialstaat auch immer in einem Dilemma, weil ich halt, wie ich eingangs auch gesagt habe, eben steigende Sozialleistungen bedeuten eben auch, dass zum Beispiel die Bruttolöhne höher werden, dass sozusagen, genau, also dass die Staatsverschuldung, die Pro-Kopf-Verschuldung steigt und so weiter. Das war einer der Gründe, warum es die Reform überhaupt gegeben hat, weil halt die Kommunen zum Beispiel, ne, die Sozialhilfeleistung nach der Wende, konnten die nicht mehr stemmen. Da hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung in den kommunalen Haushalten derart erhöht, dass die Kommunen einfach am Rande eines Finanzkollapses standen. Und deswegen ist dann sozusagen auch diese ganze bürokratische Umstrukturierung und so weiter vonstatten gegangen. Was natürlich auch noch interessant ist, dass jetzt gerade die gesetzlichen Änderungen, ja, jetzt diesen Monat werden die sozusagen vorgelegt, also die neuen Änderungen an Hartz IV, die 2015 in Kraft treten sollen, und die sollen ja das ganze Ding irgendwie entbürokratisieren und verschlanken und sehen zum Teil aber auch nochmal krasse Einschnitte für die Betroffenen vor. Also ich habe gelesen, wenn man zum Beispiel einen Termin versäumt, soll man gleich 100% die Leistung gekürzt bekommen. Und das gilt dann als sozusagen entbürokratisierende Maßnahme. Genau. Oder eine andere entbürokratisierende Maßnahme ist, dass man, wenn ein Arbeitsloser die Wohnung wechselt und in eine Wohnung umzieht, die etwas teurer ist als die, in der er oder sie vorher gewohnt hat, dass das Jobcenter nur noch die alte Miete zu zahlen bereit ist. Das heißt, die Differenz dafür muss dann immer der Leistungsbezieher sozusagen für aufkommen. Das sind so geplante Maßnahmen, die dann vielleicht 2015 umgesetzt werden und das Ganze entkomplizieren sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gut auf deine Frage geantwortet habe, aber ich würde sagen, ja, mit Sockelarbeitslosigkeit sich zu arrangieren, ist eben fiskal, politisch schwierig, aber ich glaube, es gibt sich niemand wirklich mehr der Illusion hin, dass man Vollbeschäftigung erreichen kann. Genau, was natürlich auch ein expandierender Niedriglohnsektor, der zeitigt ja dieselben Probleme. Also wenn die Leute weniger Lohneinkommen haben, können sie weniger in die Kassen einzahlen und so weiter. Das verschiebt das Problem ja eigentlich nur weiter. Also eigentlich wird man das Problem einfach nicht los. Richtig, ja. Ich hätte eine Frage nochmal zu den ausgewählten Personen, die ihr befragt habt, also die Betroffenen von Hartz IV. Zum einen, wie ihr die ausgewählt habt, also nach wie ihr die gefunden habt und nach welchen Kriterien. Und ob man eine Unterscheidung machen kann, was diese drei Typen betrifft, irgendwie woher das kommt, also sowas nach sozialer Herkunft, Bildung oder irgendwie sowas, also ob es da so einen Zusammenhang gibt. Und das dritte Kleine, ob ihr geguckt habt, wie sich die dritte Gruppe, die nicht arbeiten gehen wollen, woher sich das motiviert. Ja, soll ich auf die einzelnen Fragen einfach eingehen? Genau, also wo haben wir die Leute gefunden? Wir haben vor allem bei Arbeitsloseninitiativen angefragt, und das war dann wirklich so eine Art Schneeballeffekt, heißt es dann immer in der Quali-Forschung. Das heißt, Leute kennen Leute und empfehlen uns weiter oder auch nicht. Oder man hat dann man hat bestimmte Leute befragt und hat gefragt, kennen Sie vielleicht noch jemanden, können Sie jemanden empfehlen und so weiter. Sowas, aber wir haben jetzt schon auch ziemlich großflächig einfach diverse Arbeitsloseninitiativen zum Beispiel angefragt. Also jetzt immer in unseren 4 Untersuchungsregionen. Das hat auch ziemlich gut geklappt eigentlich. Genau. Und ja, die sogenannten Nichtarbeiter, ach ja, nein, du hattest ja noch eine andere Frage gestellt, und zwar sozusagen zum soziokulturellen Hintergrund der drei Typen. Das ist tatsächlich ein Wunderpunkt, weil da haben wir ganz lange dran rumüberlegt und haben das aber nicht so wirklich ausgewertet, wie wir das gerne ausgewertet hätten. Da hat dann auch einfach wirklich ein bisschen die Zeit gefehlt. Wir hatten da so Vermutungen bei bestimmten Sachen, also gibt es sozusagen welche Verhaltensweisen eher zum Beispiel mit einer Mittelschichtsherkunft korrelieren könnten, aber da kann ich wirklich, das haben wir wirklich, die Frage ist relativ offen geblieben, leider. Genau, und bei den Nichtarbeitern, da war deine Frage. Ob ihr nach der Motivation gesucht habt, warum die nicht arbeiten können. Mhm. Naja, das war ganz verschieden. Also das war vom Punk auf dem Bauwagenplatz, der irgendwie sagt, er macht das nicht, das ist für ihn sozusagen keine normative Orientierungsgröße, Erwerbsarbeit, bis zu Leuten, die sozusagen aus der ehemaligen Sozialhilfe kamen, die einfach noch nie in ihrem Leben gearbeitet hatten. Also das waren viel auch alleinerziehende Mütter, die einfach sich um ihre Kinder gekümmert hatten und die jetzt sozusagen durch die Agenda 2010 auch ganz krass sozusagen aufgestört wurden, weil die dann plötzlich irgendwie als erwerbsfähig galten und da zum Amt rennen mussten und damit keine Erfahrung bisher gemacht hatten. Und was diese drei Typen voneinander abgrenzt, ist sozusagen, waren immer zwei Sachen in unserer Typologie, nämlich einmal, welchen Stellenwert hat Arbeit im Leben und was machen die Leute ganz konkret, weil die versuchen das natürlich irgendwie in Einklang zu bringen, ne? Dass ich mein Handeln an dem ausrichte, wie wichtig mir Arbeit ist. Und die Nichtarbeiter waren halt die interessante Gruppe, die gesagt haben, Arbeit ist mir nicht so wichtig. Also Familie, Freunde ist mir viel wichtiger zum Beispiel. Genau. Und wir hatten aber den Eindruck, dass die halt eigentlich am besten damit leben können. Also während wirklich die um jeden Preis Arbeiter, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen. Und auch die als Obarbeiter. Und bei diesen beiden Gruppen war der Leidensdruck viel immenser natürlich. Weil die haben sich abgestrampelt und hatten wenig Chancen, während die Nichtarbeiter gesagt haben, ist mir sowieso nicht so wichtig. Ja. Ja, ich wollte sowas Ähnliches wie die Frage andersrum stellen. Und zwar ist ja der Wunsch zu arbeiten, der ist ja in hohem Maße sozial erwünscht. Also wer auf die AG geht und sagt, ich will gar nicht arbeiten, kriegt sofort die absolute Kürzung rein. Wer auf der Familienfeier sagt, ich will gar nicht arbeiten, der kriegt eine moralische Verurteilung rein. Hast du denn den Eindruck, dass ihr methodisch das gefasst habt, ob die Leute in den ersten beiden Gruppen da nicht vielleicht sozial erwünscht antworten und deswegen so wenige Leute gar nicht arbeiten wollen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die zielt so ein bisschen auf Strategien, nämlich die Strategien der dritten Gruppe, sich dem Arbeitszwang zu verweigern. Wenn du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen könntest, würde mich sehr interessieren. Zur Frage der sozialen Erwünschbarkeit. Das ist natürlich immer ein Wunderpunkt bei Forschung, ne? Also wenn man Leute befragt, dann hat man immer, wenn man sozusagen empirische Sozialforschung macht, geht man immer erstmal davon aus, die Leute antworten irgendwie auch nach den Annahmen, von denen sie glauben, dass das irgendwie gut ankommt. So, das rechnet man sozusagen immer als Fehlerquelle schon mit ein. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das wirklich 5 bis 6 Jahre lang gemacht haben, immer mit denselben Leuten, und wir haben, also da hat sich dann auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, und auch die Variation in der Art und Weise, wie Menschen ihr Verhältnis zur Arbeit beschrieben haben, hatten wir schon den Eindruck, da auch sozusagen ist jetzt auch Quatsch, das zu sagen, aber einen wahren Kern sozusagen rekonstruieren zu können. Man kann das natürlich nie ganz klar von sozialer Erwünschbarkeit trennen, und das spielt natürlich immer eine Rolle. Das haben wir uns auch immer, hatten wir immer im Hinterkopf, dass gerade natürlich durch diese ganze Aktivierungsideologie, die auch in den Medien diskursiv so krass verbreitet wurde, diese ganze Faulenzer-Debatte, Unterschichtendebatte, dass natürlich die Leute sich permanent davon abgegrenzt haben. Und das war leider auch ein wirklich negativer Befund unserer Studie, dass jetzt zur Frage politische Handlungsfähigkeit, die uns auch immer sehr interessiert hat, also inwiefern solidarisieren sich denn die Leistungsbezieher mit anderen Leistungsbeziehern, das war zum Teil sehr zermürbend, weil die Leute sich ganz stark voneinander einfach jetzt fehlt mir das Wort, abgrenzen. Also die dann wirklich sagen, aber ich bin nicht so ein Faulenzer, ich gehöre nicht dazu. Da gibt es so Leute, die betrügen und Sozialschmarotzen, aber ich nicht. Ja, das war ziemlich zermürbend. Aber ansonsten haben wir wirklich festgestellt, dass die Leute, selbst wenn die wirklich 10 Jahre arbeitslos waren, also ein immenser Leidensdruck, der nicht nur daraus resultierte, aus den Auseinandersetzungen mit der Arbeitsagentur, sondern auch mit Scham verbunden war gegenüber Freunde, gegenüber Familien, aber auch vor allem, was das eigene Zeitregime angeht, dass die Leute zu Hause sitzen und dann sowas sagen wie, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich kriege die Krise, ich habe irgendwie nichts Sinnvolles zu tun, das fehlt mir total, ich fühle mich menschlich entwertet, oder die dann auf ihre frühere Qualifikation rekurrieren und sagen, ich habe mich so angestrengt und das soll es jetzt gewesen sein. Also es waren ganz verschiedene Umschreibungen, aus denen wir dann rekonstruiert haben, dass also Erwerbsarbeit nach wie vor einfach normativ extrem wichtig ist und das verwundert einen ja halt auch nicht. Ne? Und was die Strategien angeht, da bin ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, das ist auch immer das Problem an so einer Sozialforschung, die ja wie bei uns auch einen kritischen Anspruch hat. Wir wollten den Leuten eine Stimme geben in dem Projekt, die eben nicht befragt werden und wir wollten wissen, wie die damit leben, einfach um die Reform auch kritisieren zu können. Das Problem ist aber, dass unser Buch natürlich auch gerade von Wohlfahrtsverbänden hoch und runter gelesen wird und die freuen sich natürlich, wenn sie da bestimmte Tricks und Strategien drin wiederfinden und das finde ich immer total problematisch, deswegen haben wir versucht, auch das möglichst jetzt nicht auszuwalzen, sondern das nur anzudeuten, weil wir den Leuten natürlich auch nicht ihre Ressourcen irgendwie rauben wollen. Genau, deswegen würde ich da glaube ich jetzt nicht so drauf eingehen, aber später können wir das mal machen. Genau. Im Geheimen. Im Geheimen, genau. Also die Verflüssigung der Erwerbslosen, für die keine passenden Arbeitsplätze da sind, damit sie für diese Arbeitsplätze passend sind. Korrespondiert das irgendwie mit den Ergebnissen, dass nach einem Jahr Erwerbslosigkeit ungefähr 30 oder 37% Erwerbslosen eine psychische Beeinträchtigung haben, also eine Behandlungsbedürftige, die sie noch mehr daran hindert, der Erwerbsarbeit aufzunehmen? Okay, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann zielt die nämlich genau sozusagen auf das Thema, was ich damals in meiner Magisterarbeit behandelt habe, nämlich, dass wir sagen, durch diese Aktivierungspolitik, durch diese krassen Repressionen gegenüber den Betroffenen, die einfach wenig Chancen haben, weil die Arbeitsmarktlage so ist, wie sie ist, entsteht natürlich ein extrem hoher Leidensdruck, der auch zum Teil, also nicht zum Teil, der in ganz vielen Fällen zu psychischen Krankheiten führt. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Abschlussarbeit auch ganz lange eine Frau interviewt, die sozusagen durch die Arbeitsmarktreform depressiv geworden ist und die letztlich sich gegenüber dem Jobcenter nur noch zu helfen wusste, indem sie mit Suizid gedroht hat. Also wo ich finde, das sind gute Beispiele, um die Reform sozusagen von innen heraus zu kritisieren, weil man sehen kann, dieses Aktivierungspostulat, dieses Fördern und Fördern unterläuft sich selbst. Also die Leute werden sozusagen zugrunde gerichtet und es wird immer von ihnen verlangt, etwas zu leisten, zu dem sie aber nicht in der Lage sind. Und wenn sie dann völlig kaputt sind, dann hilft ihnen das auch nicht viel weiter. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage damit... Okay, also ich wollte damit nur sagen, die Frage jetzt psychischer Erkrankung durch Hartz IV finde ich ganz zentral, die ist ganz wichtig und zum Glück wird die auch weiter beforscht. Also da gibt es ganz weil ich mich in Erinnerung habe, steht da nichts drin, dass die Leute, die in der DDR sozialisiert worden sind, eine Arbeitsverweigerung machen. Die machen also, suchen sich ehrenamtlich was oder machen sonst irgendwas anderes. Ja. Und wenn die dann sanktioniert werden oder bedroht werden, wirkt das für die noch schlimmer, weil sie machen ja nichts falsch. Wenn man also nichts Falsches macht und wird trotzdem bedroht und bestraft, weiß man ja gar nicht, wie man sich richtig verhalten soll. Das ist ein guter Punkt. Also dieses, man weiß nicht so richtig, wie man es richtig machen soll, haben wir auch festgestellt. Wir nennen das dann immer, diese ganzen Prüfungsformate in den Jobcentern sind total diffus. Das heißt, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was wird genau von mir erwartet, weil da wird ja auch nicht wirklich Transparenz hergestellt. Aber was den Ost-West-Unterschied angeht, das haben wir auch in einem Kapitel beschrieben, der ist natürlich ganz wichtig. Und da gibt es zum Beispiel auch den Unterschied, dass das Ostdeutsche eher sagen, dass früher sozusagen die Möglichkeit, noch eine ABM zu machen, viel, viel besser war als das, was heute ist. Die sind da sozusagen vergleichsweise fast ein bisschen weniger kritisch gewesen als die Westdeutschen und haben sozusagen die ABM hochgehalten, weil die einfach auch eine ganz andere Krisenerfahrung nach 89 gemacht haben. Was jetzt sozusagen die Bedeutung von Erwerbsarbeit auf beiden Seiten angeht, haben wir natürlich auch Unterschiede gefunden, jetzt vor allem bei den Frauen natürlich. Ne? Also dass man im Westen noch viel stärker bei alleinerziehenden Müttern das hat, dass das völlig okay ist, sich um Kinder zu kümmern, während jetzt Frauen in Ostdeutschland, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, einen viel stärkeren Leidensdruck auch hatten, weil sie sich mit der Erwerbsarbeit vorher viel stärker identifiziert haben. Das hatten wir auch. Also zum Beispiel die Frau, die ich dann befragt hatte, die depressiv geworden war, das war eben eine Zeisianerin, ne? Und das ist natürlich ein absolut, also das ist sozusagen vom Arbeitsethos, krasser geht es eigentlich gar nicht. Ne? Und wenn man dann arbeitslos wird, dann lässt einen das noch viel stärker leiden wahrscheinlich als jemand, der jetzt als Hausfrau vielleicht, oder ja, es lässt einen in anderer Hinsicht leiden, sagen wir es so. Ja, also ich hätte jetzt zwei Fragen, die nicht ganz miteinander korrelieren. Also die erste ist, Hartz IV hat ja, wie du gesagt hast, schon erstmal dazu beigetragen, irgendwo jetzt mal in Klammern zu, die wahre Arbeitskraft massiv zu verbilligen. Ja. Habt ihr da Untersuchungen zum Beispiel gemacht, wie groß der Anteil der abgebauten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist? Also wie groß das ist, der Anteil, der dann kleiner geworden ist und dann durch prekäre Beschäftigung ersetzt wurde? Und zweitens hast du eben gerade vor zwei oder drei Sätzen gesagt, dass es im Westen ja oft so ist, dass Frauen lieber zu Hause bleiben lieber zu Hause bleiben, während im Osten irgendwie doch eher der Beschäftigungswille hoch ist. Weiß ich jetzt nicht, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass die Einkommen oft im Osten so niedrig sind oder mittlerweile halt auch in einigen Westregionen bei prekären Schichten so niedrig sind, dass dann die Frauen eigentlich aus sozialer Armut der Familie dann arbeiten gehen müssen, oder ist das ein Mentalitätsunterschied? Weil ich denke, dass auch im Westen gerade, einkommensbessere Schichten, dass dann eben normal ist, dass die Frau nicht arbeiten geht und dann vielleicht ehrenamtlich was macht zum Beispiel. Also zu den Zahlen, da wir jetzt qualitativ eine Studie gemacht haben, haben wir uns natürlich eher darum gekümmert, wie ist die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen. Deswegen kann ich dir da jetzt sozusagen, also ich habe jede Menge Zahlen, aber das kann man relativ schnell rausfinden. Also es gibt natürlich die Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die würde ich aber eher in Klammern lesen. Ansonsten kann man sich wirklich DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, oder Statistisches Bundesamt, findet man ziemlich gute Zahlen. Also sowohl was die Verdrängung regulärer Beschäftigung durch atypische Beschäftigung angeht, als expandierender Niedriglohnsektor und so weiter. Aber da habe ich auch jede Menge Zahlen eigentlich noch mitgebracht. Genau. Was jetzt die West- und Ostmentalität angeht, ich wollte jetzt nicht so, das war jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich von mir, ich wollte nicht sagen, dass sich Frauen im Westen sozusagen selbstverständlicher mit der Hausfrauenrolle arrangieren. Man muss halt immer im Hintergrund mit betrachten, dass sozusagen in diesen goldenen Jahrzehnten der Vollbeschäftigung das Alleinverdiener-Ernährer-Modell vorherrschte. Das heißt, Männer haben Familienlohn verdient. Und das heißt, dass in diesem Lohn war sozusagen die Absicherung von Frau und Kindern immer schon mit drin. Und dieser Familienernährerlohn, den gibt es aber nicht mehr, weshalb Frauen halt tatsächlich auch jetzt zunehmend stärker einfach gezwungen sind, arbeiten zu gehen. Insofern trifft das auch schon zu, was du sagst, ne? Also dass diese weibliche Erwerbsneigung, die speist sich natürlich aus vielen Quellen, ne? Also da hat auch die Frauenbewegung einen großen Anteil, und es ist auch gut, dass Frauen sozusagen, wenn sie einen Erwerbswunsch haben und auch den Wunsch haben, sich materiell sozusagen stärker unabhängig zu machen von Männern, dass sie dann arbeiten gehen können. Aber nach wie vor sieht man halt in der Statistik, dass Frauen nach wie vor schlechter bezahlt werden als Männer, auch in gleicher Position, und dass sie überproportional im Niedriglohnsektor vertreten sind. Also dieses Anschwellen des Niedriglohnsektors ist vor allem auf eine gestiegene Erwerbsbeteiligung bei Frauen zurückzuführen. Genau. Und wie das jetzt im Ost-West-Vergleich ist, das kann ich dazu nicht sagen, weil das stand nicht so im Zentrum unserer Studie. Aber dass die Leute in West und Ost natürlich auch unterschiedlich mit Arbeitslosigkeit umgehen, auf jeden Fall. Genau, aber da kann ich dir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Nur das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass es eben unterschiedliche Einschätzungen gibt, dass die Ossis zum Beispiel sagen, die ABM, das waren noch goldene Zeiten. Also dass die sozusagen fast ein bisschen weniger kritisch dann sind, während die Westdeutschen da von Anfang an ziemlich ablehnend darauf reagiert haben, auf solche sozial geförderte Beschäftigung zum Beispiel. Gibt es noch weitere Nachfragen? Wenn nicht, dann können wir ja sozusagen auch noch eine Weile hier dann sozusagen bei einem Bierchen noch ein bisschen diskutieren. dann würde ich mich am Ende noch mal ganz herzlich bedanken, auch für Radio Frei. Also schön, dass wir Radio Frei als Kooperationspartner da auch gewinnen konnten. Danke für Marie, dass sie sich um die Veranstaltung hier gekümmert hat, und danke für die Technik. Und ich würde noch die nächste Veranstaltung ankündigen, nämlich nächste Woche Donnerstag sind zwei Leute von der Freien Arbeiterinnenunion aus Berlin da. Die FAU hat nämlich sozusagen, die FAU Berlin hat eine Sektion gegründet, die sich extra mit Hartz IV und den Erwerbslosenprotesten auseinandergesetzt haben. Und da wird es halt nächste Woche gehen, gibt es eine Organisierungsperspektive aus anarcho-syndikalistischer Sicht. Das werden wir halt nächste Woche diskutieren. Ist, denke ich, auch interessant dahingehend, dass es ja zum Beispiel jetzt aus linker Perspektive erstmal so einen Solidarisierungsimpuls mit der GDL gibt, was ja eine größere offizielle Gewerkschaft ist. Und ich denke auch zu Recht, aber die FAU, das sind halt Leute, die sozusagen die großen offiziellen Gewerkschaften auch stark kritisieren. Und ich denke, da kann man einfach dann auch schon gucken, wie auf die Erwerbslosigkeit die gewerkschaftliche und syndikalistische Perspektive dann ist. Genau, ansonsten würde ich auch noch ankündigen den antifaschistischen und antirassistischen Ratschlag. Der ist jetzt am Wochenende. Kann noch mal schnell jemand sagen, wo der ist? Integrierte Gesamtschule Erfurt. Und da genau, da hinten liegen die Programmhefte rum, da seid ihr dann auch herzlich eingeladen. Und dann, ja, danke nochmal an Tine für den Vortrag und schön, dass ihr da wart und danke für die Diskussion.